Die beiden jungen Männer am Strand von Colombo haben vergeblich auf die Rückkehr des starken Mannes gehofft. Schade, dass Mahinda Rajapaksa verloren hat. Er ist so ein guter Mann. Er hat uns Singalesen gerettet. Die anderen werden jetzt bestimmt mit den Tamilen zusammenarbeiten. Und das finde ich nicht gut. Das ist gefährlich. Ich habe immer Mahinda gewählt. Er ist und bleibt ein Kriegsheld. Ich werde immer für ihn stimmen. Doch es ist unklar, was der ehemalige Präsident jetzt macht. Geht Mahinda Rajapaksa wirklich als einfacher Abgeordneter ins Parlament? Sieht er sich als eine Art Oppositionsführer? Oder zieht er sich in die Rolle des Präsidenten im Ruhestand zurück, die er für diese Wahl verlassen hat? Der Mann ist erledigt. Der ist Geschichte. Seine Familie ist der Gipfel der Korruption, sagt ein Fischbrötchenverkäufer. Und sein junger Kunde ergänzt: He did something foolish because Rajapaksa hat sich verzockt. Er hätte ehrenvoll abtreten können, doch er hat sich an die Macht geklammert. Jetzt ist er erledigt. He's doomed. It's over. He's over. Die Wähler stimmten für die politischen Kräfte, die den Alleinherrscher und seinen Clan im Januar gemeinsam zu Fall gebracht hatten. Es war Rajapaksa, der die sri lankische Armee in die letzte Schlacht gegen die LTTE-Rebellen der tamilischen Minderheit geschickt hatte, um einen fast 30-jährigen Bürgerkrieg militärisch zu beenden. Dem Sieg damals waren allein in den letzten Kriegswochen im Frühjahr 2009 fast 40.000 Zivilisten zum Opfer gefallen. Anschließend erlebte das Tropenparadies eine noch nie dagewesene Konzentration der Macht in den Händen der triumphierenden Rajapaksa-Familie. Gegen einige Mitglieder dieser Familie stehen heute schwere Vorwürfe im Raum, die von Korruption bis Mord reichen. Der Jesuitenpater Father Paul lebt im tamilischen Osten Sri Lankas. Er ist Tamile und Christ. Und er kümmert sich um traumatisierte Kriegsopfer. Er spricht von anhaltender Gewalt gegen Minderheiten, von Angst und Unterdrückung. Das Misstrauen ist noch immer groß, auf beiden Seiten. In order to bring them us together, we must feel that we belong to one state, one country. Wenn wir die Bevölkerungsgruppen wirklich als eine Nation in einem Land zusammenbringen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass sich die ethnischen und religiösen Minderheiten gleichberechtigt fühlen können. Wir wollen Chancengleichheit. Wir wollen Gerechtigkeit. Sie sollten uns die Hand zur Versöhnung reichen. Sie. Damit ist die buddhistisch-singalesische Mehrheit Sri Lankas gemeint, die das Land dominiert. Der neue Präsident Maithripala Sirisena ist ein singalesischer Buddhist und der designierte Premierminister Ranil Wickremesinghe auch. Die beiden Männer haben den schillernden Mahinda Rajapaksa mit Hilfe der Minderheiten gemeinsam zu Fall gebracht. Das politische Duo steht dem Wort, Sri Lanka zu demokratisieren und die Minderheiten zu stärken. Ein Versöhnungsprozess und die Aufarbeitung der Kriegsverbrechen und Terroranschläge auf beiden Seiten fehlen bis heute.